Du hast gerade 69 Euro für eine Platte ausgegeben. Also nicht mal eine Platte, sondern eine Single. Weil es geht ja nur um dieses eine Lied. Ich dachte, du musst jetzt mal ein bisschen auf dein Geld aufpassen. Wegen Corona. Ich meine, harte Zeiten. Was ist denn jetzt das mit dem Lied? Spiel mal vor. Ja, schick mir mal den Link. Ach, also ich weiß ja nicht, ja. Das ist jetzt, finde ich, keinen Wocheneinkauf wert. Also, da würde ich doch den Kindern vielleicht das nächste Mal lieber sowas wie ein neues Sandalen kaufen. Ich meine, der Sommer, der hat doch gerade erst angefangen. Und deine Stereoanlage, die ist doch eh voll im Arsch. Du kannst also nicht mal ordentlich aufdrehen daheim. Ja, schön, wenn deine Nachbarn da nicht so traurig drüber sind. Ich meine, ich kapiere einfach nicht, warum du das Lied nicht einfach streamst. Du hast mir doch gerade eben den Link geschickt. Also, für mich ist das rausgeschmissenes Geld. Ich würde das Ding zurückschicken. Ja, sag mal, wie sieht das denn schon wieder aus? Du hast die noch keine 24 Stunden und dann sieht die Platte so aus? Also, Mint kannst du knicken. Du wirst die noch nicht mal mehr als very good los. Warum willst du die denn überhaupt nicht zurückschicken? Ja, erzähl mal von deinem Plan. Deswegen hast du die Platte gekauft? Kann ich dir gleich sagen, klappt nicht. Das hat auch noch nie geklappt. Ich meine, wäre ja was anderes, wenn du dir das Lied selber drauf schaffst und es auf der Bühne oder unter seinem Fenster performst. Das wäre ein Zeichen, aber so? Wie soll er das denn schnallen? Und dass du ihn meinst. Du hast jetzt 69 Euro ausgegeben, weil du dir ernsthaft ausmalst, dass du bei der nächsten Gelegenheit das Lied auf den Plattenteller legst und wie durch Zauberhand weiß der sofort alles. Meine Güte, bist du bescheuert. Und was machst du, wenn er nicht kommt? Immer einpacken? Und dann weiß ich schon, wie das Ding in ein paar Wochen aussieht. Wieso passt du eigentlich nicht besser auf deine Platten auf? Hier zum Beispiel, was ist das? Ich meine, das ist echt traurig. Ich meine, das ist echt traurig zu sehen. Aber viel trauriger ist, dass du immer denkst, dass es irgendjemanden interessiert. Ja, sorry, das war jetzt hart, aber du musst echt an dir arbeiten. Also wirklich, wirklich an allem. Du kannst doch so nicht weitermachen. Ich meine, machst du denn dann auch mal was Schönes? Also mal Yoga oder ein ausgiebiges Bad? Ja, stimmt schon. Musik hören ist schon was für sich selber machen, aber nicht, wenn du die ganze Zeit darüber nachdenkst, wie du andere damit beeindrucken kannst. Dann ist es ja wohl weniger, was du für dich machst, wenn du Lieder für andere aussuchst und sammelst. Hast du halt nicht gelernt, mal bei dir zu bleiben. Ich mach dir keinen Vorwurf. Ich sag nur, das ist mal was, was du echt angehen solltest.